Schlagzeug, Bassgitarre und ein neues Lied. Christus ist geboren, feiert es im Beat. Kinder ziehen durch die Straßen mit dem Stern und singen Lieder. Gebt die alten frommen Weisen neu auf den Gitarren wieder. Frost beißt in die Ohren, macht das Atmen schwer. Im Rhythmus der Gitarren tanzt der große Bär. Kinder ziehen durch die Straßen mit dem Stern und singen Lieder. Gebt die alten frommen Weisen neu auf den Gitarren wieder. Formen, neu klingt unser Lied. Gott ist immer größer, ihn lobt Bach und Beat. Kinder ziehen durch die Straßen mit dem Stern und singen Lieder. Gebt die alten frommen Weisen neu auf den Gitarren wieder.